Kundgabe 2390. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.06.1942. Vergeltung, Sühne und Erziehungsmittel. Zustimmung zur schlechten Tat ist Sünde. Eine gerechte Vergeltung wird zumeist schon auf Erden jedes Unrecht nach sich ziehen, auf das der Mensch daran schon das Unrecht erkennen lernt. Denn so wie er selbst, dass er leiden muss, was er anderen zugefügt hat, wird ihm seine Schuld bewusst und kann ihm selbst verabscheuungswürdig vorkommen. Und darum ist diese Strafe gleichzeitig Sühne und Erziehungsmittel und kann doppelten Segen nach sich ziehen. Denn laut göttlicher Gerechtigkeit muss jedes Unrecht gesühnt werden. Und es müsste so nach im Jenseits abgebüßt werden, so es auf Erden nicht erkannt und bereut wird und die Vergebung Gottes gefunden hat. Der Kampf um die Oberherrschaft, um Macht, Ehre und Ansehen lässt heute die Menschheit zu Mitteln greifen, die niemals gut geheißen werden können. Und also häuft sie Schuld über Schuld auf sich, die sie nun auch im Erdenleben gerechterweise sühnen muss. Soll nicht unsagbares Leid im Jenseits als Folge ertragen werden müssen. Und dies ist gleichfalls ein Anlass zur Trübsal, die nun über die Erde geht. Durch jede Zustimmung einer schlechten Tat macht sich der Mensch mitschuldig daran. Er erkennt also sein Unrecht noch nicht und muss daher gleiches Leid ertragen, auf das er dadurch zur Erkenntnis komme. Denn nicht nur die vollbrachte Tat ist Sünde, sondern auch die Zustimmung zu einer solchen, weil diese die Gesinnung des Menschen, den Trieb zum schlechten Handeln verrät. Und darin ist auch die Erklärung zu finden, warum so viele Menschen von Not und Elend betroffen sind, obgleich sie nicht die Ausführenden von verabscheuungswürdigen Taten sind. Doch solange sie in solchen kein Unrecht erblicken, ist ihre Gesinnung nicht gut. Und folglich müssen sie erzogen werden und also am eigenen Leibe die Folgen oder Auswirkungen der bösen Taten verspüren. Der Wille gilt hier als vollbrachte Tat und zieht die Vergeltung nach sich, die gleichzeitig Erziehungsmittel ist, um den Menschen das Schlechte ihres Handelns vor Augen zu führen und ihr Denken entsprechend zu wandeln. Denn jede böse Tat gebärt immer wieder neue böse Taten und diese ziehen immer tieferes Leid als gerechte Strafe nach sich. Amen.